nichts mehr hört still, wenn das Licht angeht. Dieses Rap-Genre ist das, was ihr nicht versteht. Ein Mikrofon, Ghetto Blast, USB oder CD. Die Show steht, jetzt steckt ein Nebel extrem. Eine Ein-Mann, ein Track-Konzept, jetzt vernetzt. Dieser Rap gibt Respekt an die echten Heads. Ich zeige auf, wie es ist, alleine hier zu stehen. Ich mach mein Ding nur, um diesen Vibe mir zu geben. Vom Prinzip her egoistisch veranlagt. Von der Energie her so richtig im Tatendrang. Stürz in die Szene, weil das Business ist angreifbar. Schnappe mir mein Mic und vernichte wie ein Massaker. Ich brauch nicht viel, um euch zu zeigen, euch zu beweisen, dass ich ein Genießer bin und mir ist diese Beute greife. In der Szene sind da überhebliche Penisse, die eh nicht mehr dressen als der Rest und haben's zum Überleben schwer. Yeah. Allein auf der Stage, ich mach's gegen den Rest. Alleine im Game und sie reden nur schlecht. Lass denn keinen rein, wollen nur alleine sein. Das ist Konkurrenz, denken Alter und so scheinst du bleiben. Allein auf der Stage, ich mach's gegen den Rest. Alleine im Game und sie reden nur schlecht. Lass denn keinen rein, wollen nur alleine sein. Das ist Konkurrenz, denken Alter und so scheinst du bleiben. Auftritte sind wie Luft zum Atmen auf der Bühne. Ich bleib clean, authentisch und mach mir dabei keine Mühe. Bleibe immer Solo-Act, was sie machen, finde ich übel. Verstellen sich, Arschkriechen haben keine Würde. War es immer schon gewohnt, alleine tätig zu sein. Lediglich Geizverhalt versteht dich am Rhyme. Andere haben Bands oder einen DJ hinter sich. Ich hab wieder mal nur mich rollt, bis mein Kiefer mal zerbricht. Oder ich von dieser Erde geh, dein Leben sind nur mich. Ist doch keine Legende, man macht die Lieder lieber nicht. Wozu brauch ich Verstärkung oder Unterstützung? Wenn ich alles allein unterbringe, bin mein eigener Stützpunkt. Ich brauch nicht viel, um euch zu zeigen, euch zu beweisen, dass ich kein Genießer bin und mir ist diese Beute greife. In der Szene sind da überhebliche Penisse, die eh nicht mehr reißen als der Rest und hab's zum Überleben schwer. Yeah. Allein auf der Stage, ich mach's gegen den Rest. Alleine im Game und sie reden nur schlecht. Lass denn keinen rein, wollen nur alleine sein. Das ist Konkurrenz, denken Alter und so scheinst du bleiben. Allein auf der Stage, ich mach's gegen den Rest. Alleine im Game und sie reden nur schlecht. Lass denn keinen rein, wollen nur alleine sein. Das ist Konkurrenz, denken Alter und so scheinst du bleiben.